Es war einmal ein armer Holzhacker. Der hat vom Morgen bis zum Abend geschafft und geschafft und geschafft. Manchmal hat er nur trockenes Brot und Herdöpfel gegessen. Alles, was er verdient hat, auf die Seite tun. Und an einem schönen Tag hat er zu seinem einzigen Bub gesagt: Der soll es einmal besser gehen als wir, Hans. Du hast es im Kopf und nicht nur in den Händen. Du musst etwas Rechts lernen. Welchen Beruf wäre dir denn am liebsten? Und der Hans hat gesagt: Am liebsten möchte ich ein Doktor werden, Vater, und alle kranken Leute gesund machen. Und so ist der Hans auf die höhere Schule in die Stadt gegangen und hat fleissig gelernt. Aber nach ein paar Jahren ist dem Vater das Geld ausgegangen und der Hans musste wieder heim, bevor er fertig studiert hat. Der Vater war traurig, aber der Hans hat ihn getröstet. Wer weiß, für was es gut ist, Vater. Da kommt dann schon noch recht raus. Vorläufig komme ich jetzt einmal mit in den Wald und helfe dir beim Holzhacken. Aber der Vater hat den Kopf geschüttelt. So ruhige Arbeit bist du nicht gewöhnt. Und überhaupt. Ich habe ja nicht einmal eine zweite Axt. Und auch kein Geld zum eine kaufen. Da ist der Hans beim Nachbar eine Axt verliehen. Und am nächsten Morgen, noch bevor die Sonne aufgegangen ist, sind der Vater und der Hans miteinander in den Wald raus. Der Hans hat bei der Arbeit ganz fröhlich vor sich herangesungen. Und am Mittag hat der Vater unter einem Baum ein kleines Schläfchen gemacht. Der Hans aber ist weiter in den Wald hineingelaufen und hat Pilz und Beere gesucht. Einmal kommt er zu einem grossmächtigen Eichbaum an. Da denkt er: Da ist denn ein Ries. Der ist sicher fast 1000 Jahre alt. Das ist ja gerade ein Spaziergang, wie man um den herumläuft. Das ist schön. Ich glaube, da unter dem Baum ruhe ich jetzt auch ein bisschen aus. Aber komm, sitzt du auf dem Moosboden, hört er eine Stimme. Lass mich raus! Lass mich raus! Lass mich raus! Der Hans schaut überall umeinander, sieht aber niemand. Und wieder hört er es. Lass mich raus! Lass mich raus! Da ruft der Hans. Wo raus? Wo bist du? Wo bist du? Guck aus! Wo bist du? Wo bist du? Und die Stimme geht zur Antwort. Da! Unter den Eichwurzeln! Lass mich doch raus! Sofort fängt der Hans an, unter den Eichwurzeln rumzuwühlen und findet auf einmal eine Flasche, so eine ganz gespässige, aus blauem Glas. Und als er sie gegen das Licht hebt, sieht er drin eine merkwürdige kleine Gestalt, fast wie ein Frosch. Sie ist aufgeregt auf und runtergekopset und hat immer gerufen: Hans hat nichts Böses gedacht, zieht den Stöpsel aus dieser Flasche raus und sofort schiesst den Geist vor. Er wird grösser und grösser und grösser. Und jetzt... entsetzlicher Kerl. Gross wie ein Baum. Mit Glotzaugen. Und mit einem Maul wie eine riesige Rotte. Und er ruft: Weißt du, was ich jetzt mit dir mache? Weißt du, was für ein Lohn bekommst? Nein. Wie soll ich das können wissen? Aber es wird dann schon etwas recht sein, oder? Du, gell, du. Das hättest du mir auch vorher können sagen. Und dann hätte ich dich zappeln lassen, du Grüssel, du. Mein Hals ist schon recht. Den brauchst du nicht umzutrüllen. Recht oder nicht recht? Ich bin der grossmächtige Merkurius. Oh, der Angst. in jeder Fläche mitflossen sind. Aber schwore, dass der um Juselot muss sich selber um. Er hat den Hans mit seiner riesigen Faust schon am Kragen gepackt. Da rief der Hans. Au! Au, wehr mich doch los! Du, übrigens, ich glaube, du bist ja der Falsch. Du kannst doch gar nicht in dieser Flasche hinein sein. Ja, das ist doch ausgeschlossen. So eine riesige Saugür geht doch nicht in so eine munzige Flasche rein. Du, das müsstest du mir schon das erste Mal beweisen. Nachher kannst du mit mir machen, was du willst. Gut, wer ist das? Das ist für mich ein Pappenstiel. Und handherum ist er zusammengeschrumpft wie ein Ballon, wo man die Luft rauslässt. Ist ganz dünn und klein geworden und wieder in die Flaschen hineingeschlafen.